brennt so wie immer ab. Jetzt wird sich besser, sondern schlimmer. Die Anfahrt ist grausam, macht dich fertig. Die Abfahrt ein Albtraum und meint es ehrlich. Sind nur Sekunden in all den Stunden da. Und für den Rest der Nacht verschwunden. Doch dieser eine Moment, der ist gut. Bin ich hier wegen diesem letzten Moment, kurz bevor es bitter wird. Sekunden voller Licht, der Rest passiert nicht. Zwischen Geduld und Bereuen, wenn du vergisst, was du weißt. Atmen und sich freuen, hallo, Bomben und Applaus. 9 und 10 aus. Wissen, wann du durch bist und es ruhig ist in grenzenloser Klarheit. Schön, dass ihr da seid, jetzt macht, dass ihr wegkommt. Ich liebe euch alle, ihr könnt mich mal. Die Welt in meinem Kopf und der Körper in der Welt. Man räumt weg, was sich einen in den Weg stellt. Und ich sitz hier, rede, lache, trinke und atme und warte. Bin ich hier wegen diesem letzten Moment, kurz bevor es bitter wird. Sekunden voller Licht, der Rest interessiert nicht. Zwischen Geduld und Bereuen, wenn du vergisst, was du weißt. Amen und sich freuen, hallo, Bomben und Applaus. Und das ist ja gerade das, was man bürgerliches Leben nennt. Beziehungsweise das, was man vorn drüber reden kennt. Man sieht nur die Dinge, die man so nicht kannte. Und dann macht man sich bereit für den Sprung von der Teppich. Aber kein Letzter findet, kein Mindest erwarmt. Und der Zustand in dir gibt alles seinen Namen. Und das Ganze in weniger als 5 Sekunden. Einmal kurz da und verschwunden. Und das bin auch nur ich und der Spacken in mir. Und zusammen fragen wir uns, was machen wir hier? Und für die paar Menschen, die einen wirklich kennen, muss ich alles beim Namen nennen. Und ich lasse das erklärende Strophen lieber sein. Und ich packe den Hobby-Philosophen wieder ein. Denn wir wären keine Brüder, weder ihr noch am Meer. Ich hab genug gesehen bisher. 9 und 10 aus.